Letztes Jahr um diese Zeit dachte ich, der Hype ist zu Ende. Meine Karriere, ein Viertel Rap, drei Viertel kämpfen. Es gab keine Geschenke, doch ich hatte ein paar Talente. Für den einzigen, der mir half, öffne ich freitags die Hände. Ein Jahr vor JBG musste ich die Tour absagen und hab für eine kurze Phase auch nicht ruhig geschlafen. Doch ich kam durchgeladen, wollte es noch einmal wissen, denn ich lasse nicht nach und hatte noch Namen auf meiner Liste. Doch es ist lange nicht vorbei, den Beamten trifft das Blei. Und als JBG kam, war zu trotzdem nicht da und deine Bande knickte ein. Endlover Rapper und zeige der Szene, dass sie von euch nur Fugazi bekommen, ja. Deshalb seid ihr jetzt auf 180, bin 4 Sekunden mein Bugatti Veyron. Farid ist Gold, Farid ist Platin. Die Kugel sie kostet, die Narbe ist gratis, ah. Die Message dieses Movements muss ich klar erwähnen. Nur wer bereit ist zusammenzufallen, kann zusammenstehen. Die Weste nicht weiß, die Welt unser Feind. Sie wollten uns brechen und bekämpften den Hain. Testo for life, Legenden am Mike. JBG in die Unendlichkeit. Für die Unendlichkeit. Ja, ja, ja, ja, ja. Und das wird nicht das Ende sein. Nein, nein, nein. Für die Unendlichkeit. Ja, ja, ja. Stahlgrau, wie ein Sozialbau in Warschau. Sieger lächeln, wenn ich auf alles, was mal war, schau. Angefangen im Pennerloch auf zerschlissener Eckhaus. Bring ich Album für Album den alles zerfickenden Rap-Sound. Die Fliesen unter meinem Kreuz sind hart und drücken. Doch schläfst du auf blankem Boden, kriegst du einen geraden Rücken. Und heute wollen sie in diesen Zeilen Hass erkennen. Doch ich schreibe weiter rein, sodass sie brennen. Scheiß drauf, was die Masse denkt. Ich gebe keine Fick auf die Artikel, es heißt Kanaken-Slam. Ihr könnt kommen, meint das Echo-Jury-Team. Doch haltet den Ball dafür flach. Wie bei Flat Earth Theorie. Was kommt am Ende raus? Wir machen Welle wie nur sonst was. Denn Prinzipien sind wichtiger als Stellen vor dem Komma. Junge, scheiß auf das Geld. Wir stehen allein gegen die Welt. Gerade bis zum Tod wie der Highway to Hell. Es ist die unbrechbare Bruderschaft. Und wenn ich sag, dass wir im gleichen Boot sitzen, meine ich ne 100 Meter Luxusjacht. Die Weste nicht weiß, die Welt unser Feind. Sie wollten uns brechen und bekämpften den Hype. Testo for life, Legenden am Mike. JBG in die Unendlichkeit. Für die Unendlichkeit.